Die Zeitungen, Sender, Nachrichtenagenturen, Internet-Homepages von Russland, China, Japan, Bulgarien, Polen, Deutschland und den USA berichteten am 7. Juli über die Erklärung eines Sprechers der Regierung der TVRK, die absurde Forderung der USA und Südkoreas nach der Denuklearisierung Nordkoreas wird die Entnuklearisierung der koreanischen Halbinsel aufsichtsloser machen.